Wenn ich nachts nicht einschlafen kann, stelle ich mir vor, ich sei ein Schlagzeuger und säße an einem mordsgroßen Drumkit mit einem Haufen Tomtoms, Stücker 30 Becken schillerndster Bauformen und freilich zwei Bassdrums für Double Bass. Denn eine Doppelfußmaschine an nur einer Bassdrum klingt selbst im Halbschlaftraum saftlos. Dann spiele ich die verrücktesten und vertracktesten Takte und Fills und Loops, sauschnell und Jazzprofessormäßig, sodass kein Mensch mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Zwischendurch prügle ich unvermittelt heftige Brutalo-Blastbeats ein, sodass es den BPM-Zähler überschlägt, natürlich ein analoger wegen der Trueness, während die Temperatur spontan in nordpolare Eisgefilde absinkt und die Leute denken, so schnell kann das doch keiner, das ist doch alles Beschiss und Computer. Ist es aber nicht, sondern ehrliches Hand- und Fußwerk. Ebenso unvermittelt wechsle ich dann in den 70s Prog-Rock-Modus und öffne mit psychedelischer Polyrhythmik ein Dimensionstor, beziehungsweise eines in sonst nur erdrogbare Bewusstseinsebenen. In der halbschlafweltlichen Fachwelt nennt man mich dann Dreifuß-Joe, der Vierhänder.